Abschlusslied geblasen. Eigentlich ist es ja immer zum Anfang, aber naja, wir drehen heute alles um. Nicht los! Thank you. Thank you. produzierende Band und gutes Essen. Ich komme immer gerne mal irgendwo vorbei. Ja. Dankeschön. Ja, ebenso. Du hast das nichts zu trinken, ne? Ah, gleich. Wenn ihr... Ja, lass mal zu trinken holen. Wenn wir jetzt Schuss machen, machen wir Schuss. Leider. Ich packe eben die Flöte weg, sonst habe ich gleich zwei. War gut gegen den, oder? Ja. Auf die Fresse fertig los. Ja, genau. Fast wie Hinfall, nur fliegen, ne?